beim Zopf. Raub mit der Schreckschuss, drauf und gesetzt los. Ja, ich fing jetzt nach dem Schlag an zu reden. Es hat keine von den staatlichen Maßnahmen gegriffen. Schwester verflucht mich, Mama unter Tränen. Ich kam nicht drum herum, meine Haft anzutreten. Hätte nicht gedacht, dass ich das Blatt noch einmal wende. Heute bin ich eine lebende Legende. Heute hab ich meine Ziele fokussiert. Was passiert ist, ist passiert, 187 kontrolliert. Wir haben was erlebt, Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange wir sich überführt haben. Wir haben was erlebt, ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. Wir haben was erlebt, Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange wir sich überführt haben. Wir haben was erlebt, ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Gib dies bald, komm, wir trinken eine Mische. Kann schon sein, dass es bald hier vorbei ist. Für den Fall bleiben wir für meine Clique. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Gib dies bald, komm, wir trinken eine Mische. Kann schon sein, dass es bald hier vorbei ist. Wir sind wieder mein Fuck. Die ganze Nacht wach und auf Cocaine. Guck das schön in der Fassanga, sind Jacuzzi. Und während sich die Konkurrenten so stellen, fahren wir in weite Baller mit der Uzi. Wir sind da kalt, ihr seid immer live dabei. Wenn ich morgen eine Kugel fange, war's ne geile Zeit. Es waren zu viele Drogen und zu viele Schlägereien. Hoffentlich wird der oben uns was sein. Tschüss, wir haben was erlebt. Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange die Reise ich überführt hab. Wir haben was erlebt. Ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. Wir haben was erlebt. Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange die Reise ich überführt hab. Wir haben was erlebt. Ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. So viel rum und so viel Teile geschmissen. Komm so viel rum, hab keine Zeit mehr zu wichsen. Vibe am Strippen, Steine verticken. Alles schon erlebt, erzähle keine Geschichten. Klauten Koffer und verkauften es im Schrotthändler. Denn ständig ging die Kohle aus vom Jobcenter. So vieles gesehen, um jetzt schließlich zu verstehen. Wie es kommt, ist wie es geht. Aber wir haben was erlebt. Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange die Reise ich überführt hab. Wir haben was erlebt. Ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. Wir haben was erlebt. Digga, wir haben was erlebt. Keiner weiß, wie lange die Reise ich überführt hab. Wir haben was erlebt. Ja, wir haben was erlebt. Du musst dabei gewesen sein, um zu verstehen. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Gib dies bald, komm, wir trinken eine Mische. Kann schon sein, dass es bald hier vorbei ist. Für den Fall bleiben wir für meine Clique. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Gib dies bald, komm, wir trinken eine Mische. Es kann schon sein, dass es bald hier vorbei ist.